In Deutschland ist zwar die Insolvenz eines Landes nicht denkbar, zudem sorgt der bundesstaatliche Finanzausgleich für große Umverteilung und gleichmäßige Finanzausstattung unter den Ländern. Gleichwohl aber besteht jedes Land auf seiner Haushaltsautonomie und lebt sie auch. Angesichts der finanziellen Zustände im Saarland und in Bremen und früher in Berlin kann der jeweils amtierende Bundesfinanzminister nur die Hände ringen. Mehr hat er übrigens auch nie getan. Selbst die Gemeinden in Deutschland führen ein relatives Eigenleben. Zwar sind ihre Haushalte vielfältig mit denen der Länder verwoben, auch sollten eigentlich die Haushaltsgenehmigungsrechte der Kommunalaufsicht verhindern, dass überhaupt defizitäre Haushalte aufgestellt und verabschiedet werden. Das gelingt aber nur unvollkommen und immer weniger. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird die Haushaltslage vieler Gemeinden immer desaströser. Der Kommunalaufsicht fehlen offenbar zunehmend das Wissen, der Wille und die Instrumente, um wirksam gegenzusteuern. Wenden wir uns nun der Finanz- und Haushaltspolitik in der EU und speziell im Euroraum zu. Hier haben wir eine schon fast groteske Umkehrung der Verhältnisse. Zwar ist der EU-Haushalt relativ sehr klein, umso größer aber ist der Versuch der Einflussnahme auf die Haushalte der Mitgliedstaaten. Der polnische Kommissar Janusz Lewandowski ist zuständig für den EU-Haushalt, aber sein Wirken geht in der Öffentlichkeit fast unter. Viel wichtiger ist offenbar die Kommentierung und Bewertung der Haushalte der Mitgliedstaaten durch seinen finnischen Kollegen Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn bis hin zum Versuch der massiven Einflussnahme. Das ist für Finanzminister des Zentralstaats in normalen Bundesstaaten eine fast unbekannte Beschäftigung. In normalen Bundesstaaten gilt, dass sich jeder um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. In der Europäischen Union, die zwar kein Bundesstaat ist, die manche aber dorthin weiterentwickeln wollen, gilt dagegen das Prinzip, dass sich die Europäische Kommission maximal in die Staatshaushalte der Mitgliedstaaten einmischen will, die gar nicht in ihrer Zuständigkeit liegen. Der Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn ist wie erwähnt für Wirtschaft und Währung zuständig. Nur wegen der Bedeutung des Finanzgebarens der nationalen Haushalte für die Währungsunion ergibt sich sein Engagement bei den finanziellen Vorgaben für die nationalen Haushalte im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Die wachsende Betriebsamkeit, die hier entfaltet wird, wäre aber niemals notwendig geworden, wenn man das No-Bail-Out-Prinzip strikt beachtet hätte. Dann wäre der griechische Staatshaushalt im Mai 2010 insolvent geworden. Und das hätte in wenigen Wochen und Monaten zu den notwendigen finanzpolitischen Entscheidungen in allen anderen vom Marktmisstrauen betroffenen Euro-Ländern geführt. Es gibt, wie bereits ausgeführt und detailliert begründet, in keinem Land des Euroraums objektive Hindernisse, Staatsausgaben zu senken und Einnahmen zu erhöhen. Die Hindernisse ergeben sich allein aus inneren politischen Widerständen. Diese sind aber umso größer, je leichter andere Auswege scheinen. Wie das Beispiel der deutschen Länder und Gemeinden im Vergleich zu den lokalen Gebietskörperschaften in der Schweiz und in den USA zeigt, bewirken solidarischer Finanzverbund und Ausschluss des Insolvenzrisikos gerade das Gegenteil des Beabsichtigten, nämlich höhere Defizite und mehr Schulden statt umgekehrt. Speziell für Griechenland gilt: Hätte man im Mai 2010 nur einen kleinen Teil der durch eine Insolvenz eingesparten Rettungsmittel für Übergangshilfen und für die Rekapitalisierung von Banken in Griechenland verwendet, so wäre dieses Land schon wesentlich weiter auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Natürlich wäre der griechische Staat für viele Jahre nicht kapitalmarktfähig gewesen, aber das hätte durch die darin liegende Zwangslage für Griechenland endlich die Chance eröffnet, staatliche Abgaben und staatliche Ausgaben nachhaltig ins Gleichgewicht zu bringen. Aus dem Gesagten ist deutlich geworden, dass im gemeinsamen Währungsraum weder eine Umverteilung von Finanzmitteln mit dem Ziel höherer Gleichverteilung der Staatseinnahmen analog zum deutschen Finanzausgleich, noch Transfers, die aus bestimmten Anlass gegeben werden, etwa um eine einmal eingetretene überhöhte Verschuldung abzuwenden, notwendig und geeignet sind, um finanzpolitisch solides Verhalten der Mitgliedsländer zu befördern und sicherzustellen. Im Vergleich zu Bundesstaaten hat der EU-Haushalt nur ein geringes fiskalisches Gewicht. Entsprechend geringer fallen auch die Wirkungen der durch seine Transfers bewirkten Umverteilungen aus. In den USA machen fiskalische Transfers zwischen der Bundesebene und den Staaten ungefähr 3% des BIP aus. In der alten Bundesrepublik umfasste der bundesstaatliche Finanzausgleich ca. 2,4% des BIP. Für die von der Krise betroffenen Südländer hatten die EU-Gelder in der Vergangenheit gleichwohl eine große Bedeutung. Und heute leisten sie einen erheblichen Beitrag für den Aufbau der Infrastruktur in den neuen EU-Ländern. Die späteren Krisenstaaten des Euroraums erhielten 2008 aus dem EU-Haushalt folgende Nettozahlungen. Griechenland 6.186,1 Millionen Euro, 2,72% des BIP. Portugal 2.650,9 Millionen Euro, 1,53% des BIP. Spanien 2.127,7 Millionen Euro, 0,20% des BIP. Irland 475 Millionen Euro, 0,37% des BIP. Griechenland und Portugal jedenfalls bekamen vor der Krise aus dem EU-Haushalt Mittel in einem Umfang, der im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft erheblich ins Gewicht fiel. Gleichwohl wurden sie von der Schulden- und Leistungsbilanzkrise am stärksten betroffen. Verfügbare empirische Untersuchungen weisen nicht darauf hin, dass fiskalische Ausgleichszahlungen strukturelle Anpassungen erleichtern und beschleunigen. Die verfügbare Evidenz geht vielmehr eher dahin, dass sie Anpassungsprozesse verzögern. Fiskalische Transfers tragen demnach Fehlanreize in sich, die bestehende Produktivitätsunterschiede verfestigen können, anstatt sie auszugleichen. Schon diese Ergebnisse mahnen zur Vorsicht gegenüber der Vorstellung, eine Transferunion könne nennenswert zur Behebung der Strukturprobleme im Euroraum beitragen.